Zeugnis in meinen Händen, ließ ich sie jetzt nicht gehen. Außerdem möchte ich ihnen ihres gestehen. Dauerte die Bekanntschaft auch nur sehr kurze Zeit, möchte ich doch gerne sagen, es hat mich sehr gefreut. Ich werde jede Nacht von ihnen träumen. Ihr Anblick wird mir unvergesslich sein. Doch möchte ich das Geständnis nicht versäumen.